Morgennebel. Hör, es erklingt des Vogels Lied, man sieht und hört nicht, wo er fliegt, denn Nebel dick und wattig weich bedeckt hier Wiesen, Bach und Teich. Der Morgen auf den Höhen schön, im Tal nur schemenhaft zu sehen, denn Nebel dick und wattig weich bedeckt hier Wiesen, Bach und Teich. Sieh, dort am Weg, da wird es hell, es ist ein Fahrzeug, ziemlich schnell, trotz dass der Nebel dick und weich bedeckt hier Straße, Bach und Teich. Ein dumpfer Knall, kein Widerhall, dringt durch den Nebel wattig weich, der hier bedeckt Straße und Teich. Als sich der Morgennebel lichtet, sieh da, ein Rehlein ist vernichtet, auf feuchter Erd da niederliegt, ein Vögelein darüber fliegt. Moin, liebe Freunde der seichten Audiounterhaltung. Man nennt mich Andreas und ihr hört Konservenradio Dosenhausen, Konserve Nummer 139. Heute Morgen, 21.04.23, war es nebelig und herrlich inspirierend. Ihr hörtet das Ergebnis vor dem Intro. Genießt derartige Literatur, solange es sie noch gibt, denn laut Umfragen sollen 10% der Schüler und Schülerinnen mittlerweile Chat-GPT für Hausaufgaben verwenden. Und wer weiß, vielleicht kommen solch literarische Ergüsse demnächst nur noch aus der KI. Dieses literarische Meisterwerk aus meiner Feder hingegen hätte gut Grundlage der diesjährigen Deutschabiturprüfung sein können, wenn sie neulich heruntergeladen werden hätten können. Wahrscheinlich konnten sie das und Mathe ging nicht, aber vollkommen egal, zumal dieses Gedicht da ja noch gar nicht geschrieben war. Heute ist hingegen Streik- und Zuckerfest und die Schüler gelangen gar nicht erst zur unverschuldeten Nachprüfung. Schuld war übrigens angeblich der IT-Dienstleister, zumindest was das La Desaster betraf. Soweit zum Wunder der deutschen Digitalisierung, WDDD. Doch woher hätte man das wissen sollen? Mutmaßlich hatten selbst die Berater keine Ahnung und die KI war diesbezüglich untrainiert. Tja, einmal mit Profis. Damals, TM, wäre das nicht passiert, denn damals, TM, hatten wir ihn. Sprich, ein Meisterwerk der analogen Technik und aus Schulen nicht wegzudenken. Na, wer weiß es? Paul, hör auf, in der Nase zu bohren! Sabine, den Kaugummi raus! Klaus, mal nicht in dein Buch! Keiner? Wer kann sich noch an den guten alten Matrizendrucker in der Schule erinnern? Die jüngere Hörerschaft mutmaßlich nicht, aber die Alten unter euch höchstwahrscheinlich noch, oder? Kaum erwähnt habt ihr den Spiritusgeruch der lila-blau beschrifteten Blätter in der Nase und seht euch auf die alten, wackeligen, maroden Holzstühle in der Schule zurückversetzt. Dort, wo ihr die Blätter direkt nach der Ausgabe mehrere Minuten andächtig vor das Gesicht hieltet und schnüffelte. Was die Nase hergab, bevor ihr sie auf die schnitzwerkverzierten Holztische lernender mehrere Dekaden legtet. Frühe Gerüche triggern heute noch Erinnerungen. Kölnisch Wasser zum Beispiel. Mit den Worten »Du hast da was!« führt Oma ihr Stofftaschentuch zum Mund, befeuchtet es mit etwas Speichel und wischt ihr damit den Eisrest vom Kinn oder gar aus dem Mundwinkel. Benzol beim Tanken, als noch nix abgesaugt wurde. Die Erinnerungen sind vielfältig und wie ich jetzt drauf komme, ich las etwas auf Mastodon von wegen Elternbrief per E-Mail erhalten, ausdrucken und unterschrieben mitgeben, als gäbe es kein Fax. Was ist denn los mit Deutschland? Was den Kindern doch heutzutage entgeht. Dafür haben heute alle mobile Endgeräte. Perfekt zum Geocachen und tatsächlich scheinen GeocacherInnen unter euch zu sein, zumindest wenn ich mir die Aufrufe des Videos anschaue. Andererseits muss das nicht zwangsläufig so sein, ein derartig gelungenes Meisterwerk der Indie-Videoszene wird außer Frage auch unter Geomuggeln seine Fans finden. Und nein, das ist kein Eigenlob, sondern lediglich die Ansicht eines Käfers TENH2Z, so lang braun, in einer Vitrine sitzend auf einer Präsenterbox Holzhackschnitzel neben einem goldenen Buttpuller am blauen Band und einem vergriffenen Buch namens Kescherwelten. Leider ist er, der Film, das Video, aufgrund der Länge und mangels notwendiger Untertitel in Englisch nicht fürs GIF geeignet, vermutlich auch nicht wegen des Inhalts. Würden die Juror in sagen, mutmaßlich. Geocaching ist schließlich ein Hobby für die ganze Familie und Kinder gucken sich ohnehin schon zu viel ab. Da wäre es schön blöd, wenn Mamis Lieblingsspielzeug aus der Nachttischschublade plötzlich im Ofenrohr kokelnd einen Feuerwehreinsatz verursacht. Außer wenn ich es live kommentieren dürfte und gegebenenfalls als Bonus ein Interview mit dem vermeintlichen Brandstifterchen bekäme. Im Beisein von Mami und dem Oberbrandmeister selbstverständlich die Kamera durchgehend DSGVO-konform auf Mamis Gesicht gerichtet. Das ist der Stoff, aus dem Reportagen sind. Die letzte Konserve war hingegen voll und ganz dem Thema Akte 69 gewidmet. In diesem Gesamtkunstwerk blieb aus dramaturgischen Gründen bedauerlicherweise kein Raum, die Kommentare zur vorletzten Konserve zu würdigen. Deswegen hier und jetzt in voller Länge Konservenradio Dosenhausen präsentiert die Kommentare zu Konserve 137. So schrieben die Schokoladenpräsidentin. Eine sehr, sehr, sehr tolle Episode. Danke dafür. Beim Schrittieren ganz gebannt gehört. Frank, das Gespräch mit dem Friedhofsgärtner. Legendär. Punika GC, der Friedhofsgärtner ist ja echt klasse. Und Fasi, der Friedhofsgärtner sollte wirklich ein Buch schreiben. Oder Vorträge halten. Vielen lieben Dank dafür. Und der Osterhase so, wer stiehlt mir die Show? Und der Friedhofsgärtner, holt mal Spaten. Und dann hat er mit seinem Auftritt quasi den Osterhasen begraben. Also, wenn du das hörst, sofern dein Handy das kann, hau rein, geh in Rente und schreib das Buch. Dann steht der Bestsellerliste und der anschließenden Bühnenkarriere nichts mehr im Wege. Die beste Hörerschaft der Welt, meine, kann sich nicht irren. Deswegen hier und in voller Länge Konservenradio Dosenhausen präsentiert auch noch die Kommentare zu Konserve 138. Genug der Lobhudelei. Stattdessen Lavalieren beim Geocachieren. Neulich waren wir mal ganz woanders und es war schön, doch hört selbst. Es ist Sonntag, der 23.04.2023 und wir befinden uns auf einer Geocache-Tour. 10 Kilometer sollen es sein, 30 Dosen liegen am Rand im üblichen Abstand von etwas mehr als 160 Metern. Und vom Wanderparkplatz aus mussten wir erstmal eine vierspurige Straße überqueren, die an dieser Stelle aber recht einsehbar ist. Ich bin aber froh, dass wir keinen Berufsverkehr haben, weil sonst wäre das ein vergebliches Unterfangen geworden, denke ich. Oder ein recht gefährliches, wie auch immer. Allerdings weist der Owner darauf hin, insofern ist noch alles im Lack. Wir gehen hier auf einem ziemlich marode, ehemals war der mal geteert, ist er immer noch, aber oder asphaltiert der Weg, befestigt auf jeden Fall, aber schon ziemlich mit Moos bewachsen und parallel zu einer Eisenbahnstrecke. Und mal gucken, ob da heute auch noch irgendwann ein Zug kommt. Ich denke aber, die ist befahren. Das müsste die Marienheider-Trasse sein. Keine Ahnung. Werden wir sehen. Vorbei geht's am Übungsgelände des Schäferhundvereins Kotthausen. Da ist heute Morgen auch noch nichts los. Wenn man das gewusst hätte, hätte man ja bei denen auf dem Parkplatz parken können. Das sieht sowieso ein bisschen schöner aus. Aber man weiß es nicht. So, was sagt das Navi? Müsste ja eigentlich jetzt bald mal Karte... 15 Meter, wer hätte es gedacht. Wahrscheinlich da, wa? 8,5, könnte wohl hier sein. Tippig. Hier scheinen ja Leute reingegangen zu sein. Hast du was? Ja. Oh, das sieht aber leer aus. Ja, das müssen wir uns merken. Ja. Ne? Hatten wir eben einen Bonus. Übergang. Naja. Ja, das wird sich ja irgendwie finden lassen. So. Ach, hatte die zwei Balken schon verloren. Ist natürlich jetzt doof. Status gefunden. Nächstgelegenen suchen. Weiter geht's. 167 Meter. Waren es jetzt eben auch schon. Na gut. Das ist dumm. Die Sache mit, da hat man einmal Navi mit, Also so ein richtiges. Und dann mit noch 2 Balken Batterie. Das hält normalerweise mit den Akkus, die ich sonst verwende, bestimmt immer noch so 3-4 Stunden. Hätte also ausreichen müssen. Aber er ist direkt von 2 jetzt auf Batterie ist gleich leer gesprungen. Warum auch immer. Scheint es einem der Akkus nicht ganz so gut zu gehen. Doch glücklicherweise habe ich Ersatzakkus mit. Haha, was ein Fuchs. Sollte das nicht funktionieren, haben wir ja noch die Handys. Das ist, ja, machen wir einen auf Handycacher. Ginge zur Not ja auch. So, es ist ein wenig nebelig heute. Für heute Nachmittag ist auch Regen angesagt. Aber noch ist es ganz gut. Deswegen genießen wir mal die abgeholzten Hänge. Den mittlerweile nur noch geschotterten Weg. Aber befestigt ist befestigt. Und die Eisenbahntrasse. Ja, Spoilerbild. Der hat ja hier für alle Spoilerbilder. Hast du ein Handy? Weil die habe ich hier nicht drauf. Spoilerbild. Aber ich hätte das hier hingetan. Wie auch immer. Tja, wo ist er denn? Der Geocache. Wo ist er denn? Wir haben sie ja gewühlt. Ah, da vorne. Ja, einen weiter. Ja. Einfach mal die andere Richtung aufrollen, ne? Kann man auch mal machen. Ich bin so ein Rebell. Das Lockpapier mal gegen die Rollrichtung aufgerollt wird, ist ja auch nicht schlimm. Das kann man ja mal machen. Oh, mal 174 Meter, das ist ja was ganz Neues. Da ist der Owner oder die Ownerin auch ein Rebell oder eine Rebellin. Die Runde heißt Gummipunkte und seitens der Ownerschaft wird dafür geworben, dass man einfach diese 10 Kilometer gehen kann, die Dosen einsammeln kann, ohne groß am Hang rumkraxeln zu müssen. Alles frei nach dem Motto Zack, Punkt, Zack, Punkt, Zack, Punkt. Wir sind jetzt etwas tiefer vom Weg auf Höhe der Bahntrasse. Hier neben läuft ein Gewässer, ein ganz kleiner Bach. Sieht aus, als hätte man hier einen Graben ausgegraben. Neulich erst mit dem Bagger und eine Hela Gewürz-Ketchup-Flasche liegt darin, warum auch immer. Hier ist eine interessante Bachschwinde. Das heißt, hier ist eine Verrohrung, die mit Backstein umkachelt ist. Die hat man dann offensichtlich freigegraben. Das sieht sehr schön aus. Mal was Neues. Und zack, ist der Bach wieder weg. Läuft hier, so wie es aussieht, unter diesem Weg lang. Und kommt er hier hinten irgendwo wieder raus, kann ich nicht sagen. Aber hier ist es etwas tiefer. Auf der anderen Seite, ich schaue da mal, nein, hätte ich jetzt zuerst gedacht. Aber dem ist nicht so. Die haben das hier verrohrt und der kommt erst ungefähr 100 Meter weiter wieder zum Vorschein. Ich könnte mir vorstellen, dass hier ein Pettling liegt. Tut er auch. Wo Schnecken wohnen. Status gefunden. Nächstgelegenen suchen. Hier hat sich einer einen Aufkleber gemacht. Der ist so klein, der passt sogar in eine Lokrolle von einem Nano. Das ist gut. Hansmann 12. Sollte man doch mal erwähnen. Der Hansmann 12. So in Areal 4 oder so, keine Ahnung, oder 5. Ja, die Fahrzeuge, das sind hier die Gummersbacher, oder das ist hier die Gummersbacher Westtangente. Tippe ich jetzt mal, oder irgendwie so in der Richtung, oder die B. Ja, ist das nicht die? 256. Da kommen immer noch Autos. Ich bin gespannt. Bü 50,9, 4 Rauten. RB 25 fährt hier. Ja, also Lokführer werden wissen, was da gemeint ist. Ich verstehe das nicht, aber ich habe ja auch keinen Lokführerschein. Das haben sie jetzt hier gemacht, die Trasse auch in Wellen gelegt. Wow. Hier kommt der Bach unter einem Gitter wieder raus. Interessanterweise aber oberhalb des Rohres, unter dem er eigentlich kommen sollte. Ich denke, das ist hier so eine Art Entwässerung, dass die Bahntrasse nicht unterspült wird. Lohnt sich aber nicht zu angeln, da ist nicht wirklich was drin. Auf der anderen Seite haben sie auch einen Teil von dem Hügel weggesprengt. Sieht sehr nach Grauwacke aus, damit man die Trasse vernünftig verlegen konnte. Aber das geht hier auch Schlag auf Schlag, ne? So Dose auf Dose. Das ist ja Powertrail eben, ne? Gummipunkte. Wer hätte es gedacht? Was mich hier wundert, hier sind Gleisstücke eingeschlagen. Ich weiß nicht, was die hier gemacht haben und wofür das ist. Komisch, muss ja einen Grund haben. Die Eisenbahn. So, die RB25 Richtung Köln-Hansa-Ring. Jetzt haben sie hier irgendwelche Schrauben reingedreht. Ich weiß nicht, ob das Sensoren sind oder das mal irgendeiner erklären könnte. Vielleicht weiß das ja einer. Es geht hier auf jeden Fall an diesem moosbewachsenen, ich denke, es ist ein Kabelschacht. Der zieht sich hier am ganzen Gleis lang. Könnten so eine Art Sensoren sein, ich weiß es nicht. Aber hier sind drei von diesen Dingern. Und warum sollte man die da sonst reinschrauben? Ich verstehe das Ganze nicht. Muss mir mal irgendeiner erklären. Bei Kilometerschild 52,6. Etwas später geht es hier runter. Der Weg geht unter das Trassenniveau und die Trasse führt über eine Brücke. Hier sind wir ja noch nie spazieren gegangen, deswegen. Ui, die ist auch schon was älter. Noch im guten alten Stil. Bruchstein mit Backsteinbogen. Schön. Ein Foto mit dir. Ist aber klein. Warte, ich muss mal den Fokus auf dich legen. So, könnte ein bisschen schräg sein, aber Englisch ist modern. Gut, dann modern kann ich. Interessanterweise liegt aber genau hier just keine Dose, auch kein Paddling. Nein, stattdessen müssen wir noch ein Stückchen weitergehen. Macht aber nichts. Ja, bis jetzt alles nicht gelogen, alles schön am Weg, ohne großen Aufwand. Aber dieses alle 160 Meter stehen bleiben oder 160 Meter ist ja egal, ist schon nervig. Aber was tut man nicht alles für den Punkt? Ne? Theoretisch hätte man auch den ersten und den letzten nehmen können oder den ersten, den mittleren und den letzten. Die anderen einfach auslassen. Ähnlich wie bei diesem Alien Highway. Da würde ich es auch nicht anders machen, weil da wirklich dauernd anzuhalten ist ja Mumpitz. Ja, ich tippe mal hier. Ne? Ja, ich habe schon überlegt. Ist das hier Flintgestein? Das könnte hier Feuerstein sein, was hier ist. Hier hat irgendjemand einen Grenzstein demoliert. So wie es aussieht. Hast du was? Ich würde sonst sagen dahinter. Ja, das ist keine Handkraxelei, ne? Ja, das ist jetzt ja kein Kraxeln. Das ist ja hier quasi nur so mal einen Meter hochgehen oder so. Das ist jetzt ja nicht. Also Kraxeln ist anders. Tja, ich hätte ja jetzt echt gedacht, ich habe den Bogen raus. Ich weiß, wie die Ownerschaft tickt. Mit den Bonuspunkten, aber alles dahin. Alles dahin. Es ist alles irgendwie anders, als es sein sollte. Ganz komisch. Jetzt kommt mir sogar noch Maggel vorbei. Der Knaller. Hallo. Morgen. Wie gesagt, die Trasse ist jetzt wesentlich höher gelegen als wir auf dem Weg. Und hier am Rand ist eine Stützmauer gebaut worden. Und in dieser Stützmauer ist ein Durchfluss. Da kommt auch ordentlich Wasser. Der läuft hier unten ein kleines bisschen frei und danach in richtig großes Rohr. Schon verwunderlich, dass niemand eine Dose in das Rohr gelegt hat. Und das ist ja doch recht lang. Lass mal gucken, das wären hier 10, 20, ja, 30 Meter schräg unterm Weg durch. Kommt hier hinten wieder raus. Wo ziemlich viele Bäume abgebrochen in der Landschaft liegen. Aber da hätte man unproblematisch was reinlegen können für die Warthosen-Cracks. Die hätten sich mit Sicherheit gefreut. Insbesondere jetzt, wo wir so schön viel Wasser haben. Ja, so gesehen gar nicht mal so übel. Wir müssten aber jetzt schon fast wieder an der nächstbesten Dose sein. Ne? Hast du den Pilz drauf? Jetzt wo er die Tropfen von hier hat, dann hat er unten diesen Tropfenkranz. Das sieht besonders schön aus. Die Fotos hätte ich gern für im Blog. Als ich mir die Strecke, ja, kaum will ich was sagen, passiert genau das. Als ich mir die Strecke am Rechner ausgeguckt habe, so nach dem Motto, wo könnten wir denn heute mal spazieren gehen, dachte ich bei mir, naja, das wird wohl nicht viel Gespräch geben, weil mit der Straße in der Nähe, das gibt bestimmt eine ganze Menge Lärm. Aber es hält sich ja noch relativ in Grenzen. Ich habe mir das schlimmer vorgestellt. Von wegen nichts mit Kraxeln. Ja, ich tippe mal da. Da liegt ein Stein am Baum. Ja, ein Holzstück, das ist da. Ich zumpel den mal raus. Also hier hat man sich nicht sehr viel Mühe beim Zurückstecken gemacht. Der ist eingerissen. Das sieht nicht schön aus. Da muss ich die... Echt Sauerei. Da muss ich die Vorlogge... Aber das scheint schon vorher eingerissen zu sein. Weil hier zwei Leute haben hier Freiraum gelassen. Dann logge ich uns mal in den ersten Freiraum. Das muss ja nicht der Reihe nach sein hier, ne? Kann ja jeder kommen. Hallo? Hallo. Ja, das ist ein bisschen langsam heute, das Navi. Wir auch. Ja, wir auch. Pace von 23 pro Kilometer. 23 Minuten pro Kilometer? Für 10 Kilometer? Ja, wenn wir das hochrechnen, weißt du, wie lange wir unterwegs sind. 230 Minuten, also knapp 4 werden wir dann unterwegs sein. Ja, oder wir werden zwischendurch ein bisschen schneller. Ja. Aber die Landschaft ist halt schön, das kann man ja genießen. Schneller werde ich wahrscheinlich, wenn es regnet. Was ist das denn? Ein Parkplatz? Ist ja heiß. Wir haben hier eine Straße. Und auf der einen Seite der Straße ist das Schützenhaus Windhagen. Und da ist auch sowas, das sieht ein bisschen aus wie ein Brunnen oder wie ein Grill. Und hier auf der anderen Seite der Straße, ja, es scheint tatsächlich so ein Grill zu sein. Und auf der anderen Seite der Straße ist der Kasten, in den man in der Regel den lustigen Vogel hängt. Ah, ich sehe schon. In dem man den lustigen Vogel hängt, den man dann abschießt. Und hier ist ein Betonfundament mit einer kleinen Treppe. Und 4 Bolzen schauen aus dem Boden. Und die sind auch genau in Richtung des Kastens. Insofern schießt man nicht über die Straße. Das war meine erste Vermutung. Da habe ich schon gedacht, da wo dieser Grill ist, das ist so dieses erste Teil. Und da kommt der Zug zurück. Ich hoffe, ich stehe jetzt irgendwo drin. Ja, hier kommt gerade ein... Ich wollte noch gucken. Ach so, ich dachte, du hättest schon geguckt. Nee, wie denn? Du warst zu schnell. Aber hier riecht es echt so nach... Was? Wie war die letzte Zahl? Ich habe mich vertippt. Schauen wir mal nach. Boah, hier kommt ja immer mehr Schwallgeruch her. Ey, wo kommt denn das her? Hier ist ein Gulli. Ja, okay. Kommt aus dem Gulli. Sehr ekelhaft. So. Weil jetzt habe ich kein Foto gemacht. Weil. Weil der gestank war. Du hast vorher eingerollt. Da hast du noch kein Foto. Da bin ich nicht schuld. Oder hatte ich eins gemacht? Nee. Hatte ich nicht, weil. Ich hätte nämlich zweiseitig fotografieren müssen. Ja, da hat einer echt. Das ist herb, was hier aus dem Gulli kommt. Leute, Leute, Leute. Boah. Ich sag dir, also das riecht so dermaßen nach faule Eier. Wenn hier einer mal irgendwie ein Feuerzeug anmacht, dann fliegen hier aber überall die Deckel raus. Das zündet bestimmt gut durch. So, warte. Dann muss ich mal auf den letzten gehen. Da gibt es ja ein Foto. Ich tippe mal auf 9. Klick mal hier unten auf das Fotoding drauf. Mhm. So, war das Problem auch gelöst. Das wundert mich aber jetzt. Ist der echt so weit weg? Ja, offensichtlich. 240 Meter. Und auch hier. Überaus verwunderlich, ne? Ja. Dass da nichts drin ist, weil auch das wäre ja für die Kescher-Szene nicht übel. Sachen gibt's. Muss wieder irgendwie so ein Gulli in der Nähe sein. Hier, man riecht es. Boah, ist echt übel. Schwefel-Wasserstoffgeruch. Das ist nicht schön. Wahrscheinlich gibt es genau deswegen hier diesen Weg. Haben sie Kanalisation hier hingebaut. Unter dem Weg liegt hier das Hauptrohr, hä? Da oben Windhagen. Ja, das ist da unten. Ja, da wohnen ja auch. Ich weiß ja nicht, ob der Geruch, also ob Schwefelwasserstoff nicht unten sich im Keller sammelt. Wie viele andere Sachen auch. Ne? Weil viele Gase sammeln sich ja in Kavernen. Deswegen soll man ja auch nicht in irgendwelche Stollen oder Höhlen oder Bergwerke reingehen. Bergwerke ist am schlimmsten, weil du nie weißt, ob du da unten überhaupt noch vernünftig Sauerstoff hast. Und Lösemitteldämpfe gehen ja auch nach unten. Also müsste man vielleicht mal einen von der Feuerwehr fragen. Und Pace jetzt besser? Nee. Ja, aber war ja mit zu rechnen. Ich meine, rechne pro Dose 2 Minuten, das musst du machen. 30 Dosen, 60 Minuten. Das heißt, wir haben allein eine Stunde für... Ja, du hast auch zwischen 13 und 16 ja. Minuten mit Pace. Du hast eine Stunde alleine für die Dosen. Ja, und hier kommt das Ding schon wieder unter der Straße durch. Wäre der Nächste zum Reinklettern. Nee, und dann machst du hier noch ein Foto und da, aber rechne allein mal 60 Minuten. So, und dann 700 Meter, also im Endeffekt 700 Meter macht ungefähr 10 Minuten bei uns. Ja, eigentlich sind wir da noch im Rahmen. Apropos Rahmen, wie schmecken denn die? Wortspiel, nein. Der Weg ändert sich gerade drastisch. Wir haben rechts neben uns die Straße durch Strauchwerk getrennt. Vor uns der Weg ist mit Wiese, Weide bewachsen. Und links neben uns befindet sich Nadelwald. Dann kommt jetzt in ein paar Metern die Dose. Und ich denke, jetzt geht es hier auch gleich über die Straße. Hier wurde eine Absperrung zerrissen. Polizeilich oder was? Oder forstwirtschaftlich? Forstwirtschaftlich. Ja, theoretisch müssen wir jetzt auf die andere Seite. Auf den Weg da oben. Und mal gucken, dass wir hier jetzt schön rüberkommen. Sieht ja ganz gut aus. Genau, so gehört sich das. Genau, hier ist nämlich die Blitze von, keine Ahnung, in der 80er. Die Blitze in der 80er auf der... Ich glaube, das ist die Westtangente, ne? Ja. Ich habe hier ein Fachwerkhaus. Das ist unten rot gestrichen. Und obendrauf kommt dann das Fachwerk. Dann habe ich hier ein anderes Fachwerkhaus. Das ist dermaßen windschief. Das sieht aus, als fällt oben gleich das obere Stockwerk raus. In einem alten Fachwerkhaus, da fällt jetzt gleich das Stockwerk raus. Ist eine interessante Gegend. Aber das beult sich da extrem aus. Haus in Textmarker rot. Obendrauf Fachwerk. Hast du gesehen? Lief ein Eichhörnchen über den Weg. Mit so einer Budepuppe am Anfang. Nicht Budu, aber die Einstiegskoordinaten berechnen mussten. Ich bin hin, die nachher verloren wird. Waldwichtel? Das kann gut sein. Wir hatten Waldwichtel-Kasch, da hast du dein Handy verloren. Und dann sind wir am nächsten Tag nochmal hin. Ja. Und dann die ganzen Blätter aufgeblüht. Das sah genau. Anders aus als den Tag vorher. Genau. Da war ich gerade. Am ersten Tag waren nur Knospen. Genau. Und am nächsten Tag waren die komplett auf. Am Abend waren die auf. Ja. Und der ganze Weg sah anders aus. Aber wir haben es gefunden. Ja, am Final. Wir haben das Handy gefunden. Darf man den Namen nennen? Ja, klar. Siemens. Wir haben es ja selber gekauft damals. Ja, das gute alte Siemens-Handy. Und wir konnten es noch nicht mal antelefonieren, weil es Akku leer war. Und Feuchtigkeit war drin. Ja, aber es war. Das habe ich ja erst noch in Reis gelegt. Noch kein smartes Phone. Nee. Ja, aber gefunden. Ist das, was sie nachher geklaut hatten, ne? Was ich nochmal verloren habe und was dann nicht wieder aufgetaucht ist. Ja. Naja, irgendwas war ja immer. Ich hatte jetzt neulich noch gehört, da zählte irgendjemand in irgendeinem Podcast, dass er sich da, weiß ich nicht, auf irgendeiner Veranstaltung, ich weiß nicht, ob der komisch angezogen war oder so bei den Fotos. Und dann musste ich so an das Fooning denken, ne? Mhm. Erinnerst du dich noch? Ja. Wenn irgendwo Leute Fotos machen, stellst du dich in den Hintergrund in dieser typischen Foon-Pose. Ja, habe ich auf meinem Sperrbildschirm. Ja, ich weiß. Vier Köcher Foon auf Hallig. Hamburger Hallig, genau. Ja, das erste Mal war ja der Aachener Tor, Fuhn vom SWG 62. Vielleicht fühle ich dieses Jahr nochmal auf der Hamburger Hallig. Auf der Hamburger Hallig oder vor einer Moorleiche in Gottorf. Jetzt ist mir warm. Jetzt ging es bergauf, die Sonne scheint. Wisst ihr, von da oben, von den Häusern, da kommt die ganze Scheiße da runter. Aber wie viel da unten ist, das ist doch nur, dass ich zumindest verteilt habe. Ja. Ja, das ist halt da unten. Sammelt sich unten in dem Rohr die ganze Scheiße und dampft da vor sich hin. Da kommt dann alles raus. Und irgendwann macht einer seine Fluppe weg, zipp, und dann boom. Das kann ich mir so richtig vorstellen. Wie in so einem Werner-Film. Da spritzt das überall rum. Der Typ mit der Fluppe total braun. Tja, das höhere Härte. Kopfkino hat was. Ich kann mir ohnehin gut vorstellen, dass hier einige Häuser, besonders hier oben, mit Sicherheit noch keinen Kanalanschluss haben. Aber vielleicht täuschen wir uns auch. Können ja mal gucken. Da ist ein Gulli auf der Straße, guck. Also da hat einer so einen grünen Aufkleber für in eine Zone reinfahren zu dürfen. Und dann klebt er sich noch einen drüber. Na, da zwei. Das ist ja der Hammer. Ein Hochsitz auf Alufelgen. Oh, warum nicht, ne? Hat mal halt einen Hochsitz auf Alufelgen. Boah, Leute, hier geht es jetzt steil den Berg auf. Hä? Ich verstehe nichts, der Vogel ist so laut. Ja. Ich meine, dass hier irgendwo mal ein Bergbaugebiet war, kann man anhand der Straßennamen feststellen, an der Erzwäsche beispielsweise. Aha, hat Pieps gemacht. Ich denke mal hier irgendwo, ne? Oder da. Vor deinem Fuß liegt da kein Stein? Ne, daneben. Oder ist das ein Blatt? Da, unter der Wurzel? Ne. Was sagt hier 8 Meter? Da vorne, der ist auch ziemlich begrabbelt. Aber warum sollte das da sein? Das müsste man sehen, da werden die Äste locker abgeknickt. Ah, das hier ist die Hütte im Wald, Neuauflage. Das ist also gar nicht, das gehört da gar nicht hin. Die Hütte im Wald, ja, was soll die Scheiße denn? Ich hab Fotos geknickt. Ah, okay, bescheuert Angelkasch, na gut. Da müssten wir da eigentlich hin. Das wäre so ein Beifangding gewesen. Also kein Kletterkasch. Das ist ein Angelkasch. So, wir gehen jetzt auf Gummipunkte 15. Nee, klar, wenn das hier ein Kletterkasch ist, dann müssen wir uns nicht wundern. Ein Angelkasch ist, muss man sich nicht wundern. Da hängt sie ja auch. Das kriegen wir aber hier mit dem Ast runter. Und zwar mit dem Ast, der da vorne liegt, über den du gestolpert bist. Ja, ich krieg das. Nehmen wir uns den. Dann holen wir uns den hier mal runter. Klar krieg ich das wieder hoch. Bitteschön. Nee, mach's ab. Fettlinge sind auch nicht wasserdicht. Wenn man sie nicht vernünftig zusammenschraubt. Die Dinger da drin. Ja, das war der Superverschluss. Ja. Was? Der alte ist noch dran. Und der was steht hier? Wolf 1261 Filia Noctis? Filia Noctis, Filia Noctis, Filia Noctis. Die höre ich, das höre ich immer bei, in live sind die immer bei der schweigenden Mehrheit dabei. Deswegen alles schick. Ja, Sachen gibt's. Schöne Grüße an dieser Stelle. Vielleicht ist das ja auch ein anderer Filia Noctis, wie auch immer. Das ist super, der alte Verschluss, der alte Stopfen und der neue Stopfen. Ja, geht halt nicht vernünftig. Hat man sich keine Mühe gegeben. Und wenn man sich keine Mühe gibt, dann ist der Paddling auch nicht wasserdicht. Aber so ist es dann nun mal. So. Ne, über den großen hängen. Pass auf. Nein, hör auf. Stopp. So hinhängen. Genau so. Genau so. Das ist gut. So kriege ich den nämlich da auch hoch. Tja, dann haben wir den Beifang ja doch noch gefangen. Gut, dass hier so viel Krempel rumliegt. Ja, kann auch mal Glück haben, wenn es einer nicht direkt auf 13 Meter hängt oder so. Siehst du, da hinten, da waren wir eben. Das ist da, wo dieser Schützenplatz ist. Und von hier eine schöne Aussicht. Wir gehen hier so quasi noch am Hang knapp unterhalb der Hügelspitze. Und hangseitig sieht man unten im Tal so einen Bach mäandrieren. Und der mäandriert wirklich richtig schön. Kann man nur leider aufgrund des Bewuchses nicht so schön fotografieren, dass ihr das sehen könntet. Das ist schade, aber naja, irgendwas ist ja immer. Nach einem typischen Samstag, wo ich nicht sehr viele Schritte gemacht habe, obwohl ich habe gestern Rasen gemäht, sonst hätte ich wahrscheinlich nicht mal 1000 gehabt, lohnt es sich jetzt wirklich, mal hierher zu gehen und heute die Cache-Runde zu machen. Es ist ja quasi wie Intervalltraining, ne? Gehen, stehen, gehen, stehen, gehen, stehen, gehen, stehen. Und dann geht's Hoch und runter, hoch und runter, hoch und runter. Der alte Mann nicht alles tut. Steil bergauf, geschottert. Aber überall kommen die Blüten raus. Was ist das hier für ein... Das ist ja dieser Hügel hier mitten in der Wiese. Wir haben hier eine Wiese und inmitten dieser Wiese ist ein Hügel, der landschaftlich eher unerklärlich ist. Sieht also nicht so aus, als hätte man hier irgendwie was weggebaggert. Das könnte natürlich der Aushub von irgendeiner Firma sein, als die hier im Industriegebiet rumgebaggert haben. Aber er passt hier überhaupt nicht rein in die Landschaft. Er ist auch nur mit Sträuchern bestanden. Das heißt, ach, was haben sie denn da? Das könnte natürlich eine Erklärung sein. Ein Stückchen weiter befindet sich ein Teich. Und ich mutmaße, dass das möglicherweise eine Art Löschteich ist, für den Fall, dass es hier oben brennt. Weil hier unten ist ja dieser Bach, bietet sich ja an, dann hier einen Löschteich anzulegen. Und von der Menge her könnte es sogar sein, dass das der Aushub von dem Teich ist. Genaues kann ich nicht sagen, aber das sieht schon so ähnlich aus. Dass jetzt ein Angelteich ist, glaube ich eher nicht. Was da auch ist, ist eine Art Pumpenhaus. Hier stehen Schafe. Hier hat man auch so einen Hügel künstlich angelegt. Ja, da guckst du, ne? Ist ein kleiner Bock. Dann haben sie hier den Hänger offen zum Reingehen, wenn das Wetter schlecht ist. Und hinten, und ganz hinten hatten sie noch so ein, da hinten ist ja noch so ein Unterstand. Aber guck mal hier, das sieht aus wie so ein Überlaufbecken, in dem die da sind. Das ist ein Regenüberlaufbecken. Ja, das ist ein Spielplatz. Was ist das denn für ein Spielplatz? Ach so, hier ist eine Firma. Und diese Firma hat hier einen Spielplatz. Belehrung für Besucher der Außenflächen der Firmenname zur Einhaltung der Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften. Da es sich bei den Firmenname Vitalgarten um eine Sportfläche handelt, ist mit folgenden Gefahren zu rechnen. Und das jeweils dreisprachig, in Deutsch, Englisch, Französisch. Betreten auf eigene Gefahr, Stolper- und Sturzgefahr, Warnung vor Rutschgefahr, Warnung vor Absturz von Sportgeräten, Hinweise an den Sportgeräten beachten, Benutzung gemäß eigener Einschätzung und Leistungsfähigkeit, feueroffenes Licht und Rauchen verboten, Fotografieren verboten. Und dann kann man jetzt hier sitzen und Rasenhockey in recht hohem Rasen spielen. Und dann gibt es hier so ein Kletterding und weiß der Geier was. Aber Fotografieren verboten. So sieht's aus. Jetzt ist die Frage, wo geht es hin? Wir haben einen Cache überlaufen. Sehr blödsinnig. 77 Meter am Cache vorbei. Siehst du, wir waren... Doch, war jetzt garantiert wegen dem Regenrückhaltebecken. Da war ich so dermaßen mit den Schafen. Ist ja unglaublich. Das geht ja gar nicht. Jetzt können wir hier wieder zurücklaufen. Unfassbar. Die denken auch, ey, boah, was sind das für bescheuerte Leute? Ja, also da stehen die Schafe hier auf dem Deich und gucken, was der dicke alte Mann und seine Holde hier veranstalten. Machst du nix. Ist unglaublich. Beobachter. Hier, wo ich das Foto gemacht habe von den Viechern. Da ist es. Hin und her, hin und her. Boah, der hängt hier voll im Zaun. Na du. Na du, ihr guckt, was der dicke alte Mann da macht, ne? Genau. Du bist so neugierig. Sachen gibt's. Und dann hängt das Ding hier vor mir im Zaun. Ich fass es nicht. Grundsätzlich finde ich das ja klasse, dass eine Firma sowas für die Mitarbeiter macht. Und da kommt doch nicht jeder Honk drauf, sondern eben nur Mitarbeiter an dem Eingangstürchen ist so ein Chip-Laser. Das heißt, ich denke, wenn man da mit seinem Stempelchip oder sowas hingeht, dann kriegt man damit das Türchen auf. Eine Klinke ist da nicht dran. Nicht schlecht. Kann man sich ja holen in der Mittagspause oder so. Oder ein bisschen was machen. Wenn man den ganzen Tag nur rumgesessen hat oder rumgestanden, kann man sich ein bisschen anders bewegen. Das ist eine super Idee. Was denn? Da ist eine Hütte im Wald. Hast du Fotos gemacht? Supi. Ja, ich habe mich gerade noch ein bisschen über diesen Vitalgard... Ach so, schrei ich so laut? Also. Gut, also die Hütte hatte ich nicht im Blick. Dafür aber die nächste Dose. Haha. Aber so ist das doch eine recht nette Runde, oder? Gibt viel zu gucken. Also im Hochsommer würde ich so ungern machen wollen, weil mir immer so warm und so, ne? Tabellen. Zahlen. Ende ein Keine. Mit dem ganzen noch ein Töpfchen draufsetzen. Ja. Ja, man hätte das auch ohne viele Punkte als Multi machen können mit der Hälfte der Stationen. Das wohl war. Dann ist eben der Fokus mehr auf dem Spazieren und nicht so auf den Punkten. Aber das ist ja hier mit voller Absicht auf die Punkte gelegt worden. Warum also nicht? Ich kann mir vorstellen, dass die Runde auch sehr oft von Leuten mit Fahrrädern gemacht wird. Aber da die ewige Absteigerei. Jeder Zweite, also den einen mit dem anderen. Wandern Sie gerne? Vielleicht ist es hier bald nicht mehr möglich. Vielleicht stehen Sie an dieser Stelle bald mitten in einem Industriegebiet. Aha. Aber ich meine, damit das hier Industriegebiet wird oder werden kann, müsste man ja im Zweifelsfalle hier entweder den Bauern oder wem hier auch immer die Wiesen gehören, enteignen. Oder er müsste verkaufen. Wenn es dem natürlich egal ist, um die Asche geht, dann ist das so. Da guck dir doch die Hallen an. Da kannst du so viele Autos unterstellen im Jahr. Trägt sich doch von alleine. Die sind auch groß genug, da kriegst du Wohnmobile rein. Man nennt das mal verpachten. Da stellt wieder irgendein Hansel seine irischen oder schottischen Hochlandrinder drauf. Dann hat sich das. Ginge doch. Da guck dir das mal an, was da Hallen sind. Wenn du jetzt darüber guckst in die andere Richtung. Industrietechnisch ist das mega. Da ist so schon genug. Ja, ja. Sicher Arbeitsplätze. Ja, ja, nur die Gewerbefläche, das ist alles schön und gut. Aber die Dinger muss ja noch irgendeiner bauen. Aber die Leute hast du nicht. Du hast keine Dachdecker, du hast keine Gaswasser-Scheiße-Leute. In allen Handwerken fehlt es. Aber wir müssen Industrie ansiedeln. Das ist die Lösung. Industrie. Ja, selbstverständlich. Ja, das ist halt alles wichtig. Also in der Industrie hast du weniger Leute, die Unfälle haben. Nein, der andere. Der andere, das Internet schaltest du nicht mehr ab. Das kannst du vergessen. Sicherheitsinformatik wird immer gebraucht. Das sehe ich jetzt entspannt. 9, 8 dahinter. Bin gespannt, ob mein Rekorder mittlerweile aus ist. Der war ja auch schon die ganze Zeit auf Orange. Vielleicht rede ich jetzt ins Nirvana. Ich gucke vielleicht vorm Bonus nochmal nach. Wäre schade, wenn wir just den nicht finden würden oder aufnehmen könnten. Wobei, wer weiß, vielleicht ist der auch so dröge. Aber vielleicht ist da natürlich auch eine richtige Dose, ne? Das wäre der Knaller und ich habe kein Tauschzeug mit. Ich habe noch nicht mal einen Token mit zum Reinlegen. Habe ich nicht dran gedacht. Ich bin total unvorbereitet. Aber naja, ich denke mal hier hinter. Ja, meinst du? Soll ich es einfach so rausnehmen? Dann musst du den nicht runternehmen. Ich muss aber noch ein Taschentuch rausnehmen. Ja. Ist schon echt, aber danke. Runter. Moin. Mutmaßen wir mal hier oder da. Da. Ja, das sieht so aus, als stehen. Ja. Ja, dann haben die Akkus ja alle gehalten. Nee, nicht alle. Nicht alle. Ja, ich weiß nicht, ob jetzt eventuell, vielleicht ist ja auch der Rekorder aus. Ich habe jetzt nicht doch noch mal nachgeguckt, aber weißt du, egal. Auf jeden Fall eine schöne Bleise. Das kann man ja nachher noch ansprechen. Also, ein schönes Fein, das müsste. Ja. Kann man machen. So, 20 vor 1. Also 20 vor 10, 20 vor 11, 20 vor 12, nee, 20 vor 11, 4 Stunden. Ja, dann. ich sag dir, dieses Aufstehen gleich, das wird wieder dieses alter Mann aufstehen. Das sehe ich schon. 33 Döschen, x Kilometer, sowas um die 10. XY Höhenmeter, keine Ahnung wie viel, und ein Souvenir in 4 Stunden. Nervig nur, zu Hause am Rechner. Bei jedem Lock ploppte die Nachricht auf, ich hätte ein Souvenir erhalten. Das erste schaute ich mir an, das letzte auch. Es war das erste. Was bitte soll das? Im ersten Moment war ich geschockt. Wie schlecht muss es denn dem Plattformbetreiber gehen, dass ich zu jedem Fund noch ein Souvenir erhalte? Aber dann die Erleichterung, als ich in die Statistik schaute. Es blieb bei dem einen. Wie auch immer, damit könnte mein Dosensoll für dieses Jahr quasi erfüllt sein, denn sowohl 2020 als auch 2021 erntete ich weniger Punkte. Wer aber hat mutmaßlich immer noch nicht genug? Na? Keiner? Okay, ein Tipp. Dexter, Dexter Caravan, ein jeder will das Messer haben, trotz dass es ist zu stumpf zum Schneiden, drum werde ich diesen Mumpitz meiden. So oder so ähnlich, inspiriert von 100 Sekunden Geocaching. Staubfinger, dü, dü, dü, dü, dü, dü, dü, what a man sells Dexter's coin number 6. Dat mäht fein nix, dö, dö, dö. Eine unscharfe Coin in Form eines Messers für mehr als 20 Ocken. Da kriege ich vom Scharfwarenhersteller aus dem Solingen Finnlands für 3/4 des Preises ein Universalmesser inklusive Messerschärfer. Oder für unter einem Zwanni jeweils eine Gartnippe, einen Fugenkratzer, 3 Blumenkelle, eine Blumenschere, ein Blumenzwiebelpflanzer, eine Kombihacke, ein Klappmesser Pro und weiß der Geier was noch. Und ohne Scheiß. Der Dexter hätte das Zeug gefeiert. Killing me sharp, liebes Fiskers. Achtung, das ist keine Werbung. Ich bin nur Fan und krieg nix umsonst von denen. Die kennen mich mutmaßlich nicht mal. Nee, nee, alles selbst gekauft oder geerbt. Wisst ihr Bescheid. Neuigkeiten von der PV-Anlage. Gibt es keine. Der Zähler ist noch nicht gewechselt, die Anlage daher immer noch ausgeschaltet. Selbst zu einer Terminvergabe hat sich der Energieversorger nach nunmehr 5 Wochen nicht herabgelassen. Allerdings wurde für die diesjährigen Arbeiten seitens des Anlagenbauers keine Mehrwertsteuer berechnet. Wenigstens das. Trotzdem ist es ärgerlich, dass eine vollständig funktionsfähige PV-Anlage über Wochen ausgebremst wird. Das ist die Energiewende, sprich Klimaschutz in Deutschland. Parallelen zur Digitalisierung tun sich auf. Sinnvollerweise sollte man deshalb den Zähler tauschen lassen, bevor man die PV-Anlage beauftragt. Durch diese Zeitgewinnung könnte so eine Anlage möglicherweise gleich bei Fertigstellung ans Netz gehen. Doch da wird Netzbetreibern, Lobbyisten und Politikern bestimmt etwas einfallen, wieso genau das nicht geht. Und so wird der PV-Ausbau weiter und weiter und weiter verzögert. Das ist selbstverständlich meine ganz persönliche Meinung zu diesem heiklen Thema, aber hey, in Zeiten der Energieknappheit, in denen Versorger dennoch ohne Ende Gewinne einfahren, ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Aber was weiß ich schon. Hätte ich doch bloß etwas Anständiges gelernt. Dann hätte mein Manta jetzt einen 5,7 Gigawatt Fusionsreaktor mit außenliegender Dilithiumkammer nebst ausfahrbaren Warp-Gondeln im Sidepipe-Stil und ich bräuchte keine braune Tonne mehr. Das. Leider habe ich's nicht. Aber irgendwas ist ja immer. Böse Zungen unken sogar, dass er der Bodensee austrocknet, Nachhall aus ehemals Konserve 100 veröffentlicht wird und ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, bevor ein Grundversorger wegen einer PV-Anlage einen Zähler wechselt. Tja, und mit dieser Bombenenttäuschung könnte diese Konserve enden, wenn, ja wenn da nicht ein Funken Hoffnung glömme. Denn siehe, da ist Licht im Tunnel in ehemals. Es nähert sich und Töne hallen ihm nach. Physik, ihr kennt das. Erst der Blitz, wenn sich das Pulver in der Blitzschiene entzündet, dann der Schrei, wenn des Fotografenfrisur brennt. Zudem ist der Tunnel lang, daher dauert es noch etwas, aber einem unbestätigten Gerücht zufolge sollen 2 ältere Herren jüngst eine längere Indoor-Unterhaltung vor Mikrofonen gehabt haben. Auch munkelt man, es sei in Kürze ein Lavalieren beim Exkursieren geplant. Bis das passiert oder eine neue Konserve Konservenradio Dosenhausen geöffnet wird, danke ich fürs Zuhören. Okay, war grad passend, wenn auch plagiiert. Grüße! Das war Konservenradio Dosenhausen, Konserve 139 vom 27.04.2023. bleibt gesund und mir gewogen. 10 kleine Staubefinger gehen in ein Haus. Die Fisker deckst da alle ab, kommt keiner wieder raus.